Geschichte umfunktionieren in eine Geschichte der unterdrückten Klassen. Nach und nach, ich seh das Land von ihr geraten. Sie schlagen vor, sie schlagen aus, doch höher schlagen Wellen. Eierlichen Repräsentanz von Volk und Staat.